Deutschlandfunk Kultur. Ein Uhr, die Nachrichten. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze pocht mit Blick auf die geplanten Sozialreformen auf ein Mitspracherecht der Bundesländer. Zudem sollten die Belange des Ostens besonders berücksichtigt werden, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dazu sei auch angesichts einer notwendigen Zustimmung im Bundesrat ein abgestimmtes Verfahren erforderlich. Zudem dürfe am Ende nicht nur der kleinste gemeinsame Nenner herauskommen, betonte Schulze. Einzelne Reformvorschläge wollte der sachsen-anhaltische Ministerpräsident nicht kommentieren. Es müsse aber schnell gehen, ohne langes Hin und Her. In Sachsen-Anhalt steht im September die Landtagswahl an. Auf Bundesebene werden derzeit umfassende Reformen in mehreren Bereichen diskutiert, unter anderem bei Rente, Krankenversicherung und Einkommenssteuer. In der Golfregion ist offenbar ein zweites US-Kampfflugzeug abgestürzt. Die Maschine vom Typ A-10 sei nahe der Straße von Hormuz verunglückt, berichtet die New York Times. Der Pilot sei gerettet worden. Nach Darstellung des Iran wurde die Maschine von der Luftabwehr getroffen. Mehrere Medien hatten zuvor übereinstimmend von einem Abschuss eines ersten US-Militärflugzeugs berichtet, wobei eines der beiden Besatzungsmitglieder gerettet worden sei. Präsident Trump lehnte einen Kommentar zum Such- und Rettungseinsatz ab. Am Abend wurden neue Luftangriffe auf Teheran gemeldet. Die israelische Armee hatte zuvor eine Angriffswelle gestartet. Auch attackierte das israelische Militär im Südlibanon weitere Ziele und zerstörte unter anderem eine Brücke, nach eigenen Angaben, um Nachschub für die Hisbollah zu unterbinden. Der Iran griff seinerseits Ziele etwa in Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten an. In den USA hat das Weiße Haus eine massive Erhöhung des Verteidigungshaushalts auf umgerechnet 1,3 Billionen Euro im nächsten Jahr gefordert. Das geht aus einem Entwurf hervor, der an die Abgeordneten geschickt wurde. In dem Dokument heißt es, dies entspreche einem Anstieg um 42% gegenüber dem laufenden Jahr. Eine solche Erhöhung der Pentagon-Ausgaben von einem Jahr zum nächsten wäre laut US-Medien die größte seit dem Zweiten Weltkrieg. Der US-Verteidigungshaushalt soll vor allem wegen des Iran-Kriegs drastisch steigen. Papst Leo hat am Karfreitag zum ersten Mal den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum in Rom geleitet. Das Kreuz trug er selbst durch das fackelerleuchtete Amphitheater. Es war das erste Mal seit Jahrzehnten, dass ein Papst das Kreuz an allen Stationen trug. Die Meditationstexte thematisierten menschliches Leid. Gebetet wurde auch für deportierte Kinder und politische Gefangene. Mit Blick auf die heutigen Kriege hieß es, jede Obrigkeit werde eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, wie sie die ihr verliehene Macht ausgeübt habe. Mit der Prozession am Kolosseum wird an den Leidensweg Jesu auf den Berg Golgotha in Jerusalem erinnert, wo er der Überlieferung nach hingerichtet wurde. Am Ostersonntag wird der Papst vor Zehntausenden auf dem Petersplatz den traditionellen Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis spenden. In China wird gegen ein weiteres Mitglied des Politbüros ermittelt. Wie die Zentrale Disziplinarkommission mitteilte, wird der stellvertretende Leiter der Zentralen Arbeitsgruppe für den ländlichen Raum, Ma, verdächtigt, gegen Gesetz und Disziplin verstoßen zu haben. Diese Formulierung wird in China üblicherweise genutzt, um Korruption zu umschreiben. Ma ist bereits das dritte Mitglied des Politbüros, gegen das seit Beginn der Legislaturperiode 2022 ermittelt wird. Das Politbüro ist das zentrale Entscheidungsgremium der Kommunistischen Partei. Chinas Präsident Xi führt seit seinem Amtsantritt 2012 eine Kampagne gegen Korruption. Kritiker warnen, dass er damit auch darauf abziele, potenzielle politische Rivalen auszuschalten. Das Wetter. Nachts von West nach Ost durchziehen dichte Wolkenfelder und etwas Regen. Tiefstwerte zwischen 10 Grad am Niederrhein und 2 Grad im äußersten Osten und Südosten.

Deutschlandfunk Kultur. Zwei Uhr, die Nachrichten. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze pocht mit Blick auf die geplanten Sozialreformen auf ein Mitspracherecht der Bundesländer. Zudem sollten die Belange des Ostens besonders berücksichtigt werden, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dazu sei auch angesichts einer notwendigen Zustimmung im Bundesrat ein abgestimmtes Verfahren erforderlich. Zudem dürfe am Ende nicht nur der kleinste gemeinsame Nenner herauskommen, betonte Schulze. Einzelne Reformvorschläge wollte der sachsen-anhaltische Ministerpräsident nicht kommentieren. Es müsse aber schnell gehen, ohne langes Hin und Her. In Sachsen-Anhalt steht im September die Landtagswahl an. Auf Bundesebene werden derzeit umfassende Reformen in mehreren Bereichen diskutiert, unter anderem bei Rente, Krankenversicherung und Einkommensteuer. Für mehr bezahlbaren Wohnungsbau plant Finanzminister Klingbeil einem Bericht zufolge eine neue Bundesgesellschaft. Wie die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf ein Konzeptpapier des SPD-Co-Vorsitzenden meldet, soll die Gesellschaft unter Beteiligung privater Investoren Bauprojekte in bezahlbarem Preissegment entwickeln, öffentlich ausschreiben und günstige Kredite zur Verfügung stellen. Ziel sei es, die reinen Baukosten auf unter 3.000 Euro pro Quadratmeter zu senken. Heute liegen diese teils deutlich höher. Weiter heißt es in dem Papier, der privatwirtschaftliche Wohnungsbaumarkt allein könne den nötigen Neubau zu bezahlbaren Preisen nicht realisieren. Für die Errichtung einer solchen Bundesgesellschaft wäre allerdings eine Grundgesetzänderung erforderlich, da das Wohnungswesen Angelegenheit der Länder ist. Der ADAC hat nach knapp 3 Tagen ein vorläufiges negatives Fazit zu der von der Bundesregierung eingeführten Preisregel für Tankstellen gezogen. Die Umstellung habe das hohe Preisniveau nicht reduziert, sondern die Entwicklung eher nach oben befördert. Laut dem ADAC kostet Benzin jetzt durchschnittlich 2,22 Euro. Diesel liegt nach einem Preissprung von 11,7 Cent bei 2,46 Euro. Das ist so viel wie noch nie. Die Tankstellen dürfen seit Mittwoch die Spritpreise nur noch einmal am Tag anheben, um 12 Uhr mittags. Im Nordosten Nigerias sind bei 2 Angriffen von Dschihadisten mindestens 38 Menschen getötet worden. Kämpfer einer mit der Terrororganisation IS verbündeten Miliz kreisten nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP eine Gruppe von Holzfällern nahe einer Stadt ein. Sie hätten 27 Menschen getötet sowie 18 weitere verschleppt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International nannte ähnliche Zahlen. Dieselbe Miliz soll zuvor ein Dorf angegriffen haben. Nach Angaben eines Gemeindevertreters wurden 11 Menschen getötet. Die Angreifer hätten mehrere Häuser niedergebrannt. Im Nordosten Nigerias verüben Dschihadisten, wie vor allem die Boko Haram und konkurrierende Gruppierungen, immer wieder Gräueltaten. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit 2009 mehr als 40.000 Menschen getötet und rund 2 Millionen Menschen vertrieben. Im Zusammenhang mit dem vor der Ostseeküste bei Wismar gestrandeten Buckelwal sind Helfer verbalen Angriffen ausgesetzt. Wie Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Backhaus mitteilte, nahmen die Anfeindungen zu, als klar wurde, dass das Tier nicht zu retten ist. Das gehe bis hin zu Morddrohungen. Der SPD-Politiker sagte, er verstehe, dass die Situation für die Menschen sehr emotional sei, aber es sei nicht zu akzeptieren, dass Mitarbeiter bedroht würden. Der Wal bleibt nach Angaben des Ministeriums rund um die Uhr durch die Wasserschutzpolizei betreut. Kräfte der Feuerwehr benetzten das Tier immer wieder mit Wasser. Zuvor waren mehrere Rettungsversuche gescheitert. Am Mittwoch waren weitere Bemühungen beendet worden. Das Tier liegt vor der Insel Pöhl. Nach Angaben der Fachleute und Meeresschützer wird der Buckelwal wohl in der Bucht sterben. Das Wetter. Nachts von West nach Ost durchziehend dichte Wolkenfelder und etwas Regen. Tiefstwerte zwischen 10 Grad am Niederrhein und 2 Grad im äußersten Osten und Südosten.

Aus Anlass des Todes von Alexander Kluge am 25. März 2026 im Alter von 94 Jahren wiederholen wir nächste Woche die dem Autor und Filmemacher gewidmete Lange Nacht, Chronist der Gefühle.